So let's begin in Acts chapter 3. Also beginnen wir mit Apostelgeschichte 3. I would like you to also turn to Malachi chapter 4, the last möchte, dass ihr auch hinschlagt zum Malachi. Last book in the Old Testament. Letzte Buch im Alten Testament, also direkt vor Matthäus. And I would like to read something from there. Und da würde ich gerne etwas lesen. Father in heaven, bless these words, I pray. Und Vater, bitte segne diese Worte, darum bitte ich. To your glory. Zu deiner Herrlichkeit. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. In Acts chapter 3, we're going to read about the healing of a lame man. In der Apostelgeschichte 3 können wir lesen von der Heilung eines Lahmen. And today we're going to pray for healing. Und heute werden wir auch für Heilung beten. If you feel that you need healing. Und wenn ihr glaubt, dass ihr vielleicht Heilung braucht. And the miracle is just an incredible miracle. Und es ist einfach ein unglaubliches Wunder. This man was lame from his mother's womb. Dieser Mann, er war gelähmt vom Mutterleib an. And then he was just healed. Und plötzlich wurde er geheilt. But I want to read something from Malachi. Aber ich möchte jetzt erst einmal etwas lesen aus Malachi. A perspective on this miracle. Was uns da eine Perspektive gibt über this dieses. This is one of the last prophets before the 400 years of silence. Das ist einer der letzten Propheten. Bevor dann 400 Jahre der Ruhe waren, also kein Prophet before sprach. Christ would come, there's 400 years of silence. Bevor Christus kam, war so ein Zeitraum von 400 Jahren Stille. Then suddenly John the Baptist shows up. Plötzlich kommt Johannes der Täufer. And he announces the kingdom of God is at hand. Und er gibt bekannt, dass das Reich Gottes direkt vor der Tür steht. And it was at hand. Und es stand direkt vor der Tür. Because of unbelief, it was postponed. Aber weil sie nicht glauben, wurde es dann verschoben. To our advantage. Zu unserem Nutzen. Because the church age started. Denn das Zeitalter der Gemeinde kam dann. And if we read here in Malachi 4, und wenn wir dann lesen im Deutschen Malachi ab 20, surely, meine ich. Surely the day is coming. Sicher der Tag wird kommen. It will burn like a furnace. Der wie ein Ofen brennt, Vers 19. And this is speaking of the second coming of Christ. Malachi 3:19, es spricht von dem zweiten Kommen Christi. All the arrogant and every evil doer will stumble. Da werden alle Frechen und alle, die gottlos handeln, stoppeln sich. And that day is coming. Und der kommende Tag, it will set them on fire. Wird sie verbrennen. Says the Lord Almighty. Spricht der Herr der Herrscharen. Not a root or a branch will be left to them. Sodass er ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig lässt. But you who fear my name. Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet. The sun of righteousness will rise with healing in its wings. Wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung ist unter ihren Flügeln. And you will go out and leap like calves released from the stall. Und ihr werdet umhergehen und umherspringen wie Mastkälber. Let's go to Acts chapter 3. Jetzt gehen wir zur Apostelgeschichte 3. This miracle is very significant because it very much reflects this prophecy from Malachi. Dieses Wunder ist sehr bedeutsam, weil es eigentlich genau diese Prophezeiung von Malachi widerspiegelt. Let's read from verse 1. Beginnen wir mit Vers 1, Kapitel 3. One day Peter and John were going up to the temple at the time of prayer. Petrus aber und Johannes gingen um die Stunde des Gebets, die neunte, zusammen hinauf in den Tempel. At 3 in the afternoon. Zur neunten Stunde. Now a man crippled from birth was being carried into the temple gate called Beautiful. Und ein Mann, der von seiner Mutterleibe an lahm war, wurde herbeigetragen. Man setzte ihn täglich in die Pforte des Tempels. Where he was put every day to beg from those going in the temple courts. Die man die Schöne nennt, damit er Almosen erbat von deren in den Tempel ging. When he saw Peter and John about to enter, he asked them for money. Als dieser Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintraten wollten, bat er, dass er ein Almosen empfinge. Peter looked at him, as did John. Petrus aber mit Johannes blickte fest auf ihn hin und sprach. Then Peter said, "Look at us." Sieh uns an. So the man gave them his attention, expecting to get something from them. Er aber gab Acht auf sie, in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Then Peter said, "Silver or gold have I none." Petrus aber sprach, Silber und Gold besitze ich nicht. But what I have, I give to you. Was ich aber habe, das gebe ich dir. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Im Namen Jesu Christi des Nazareas, taking him by the right hand, und er ergriff ihn bei der rechten Hand, he helped him up, und richtete ihn auf. And instantly the man's feet and ankles became strong. Sofort aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark. He jumped to his feet and began to walk. Er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Then he went with them in the temple courts, walking and jumping and praising God. Er trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. When all the people saw him walking and praising God, they recognized him as the same man who used to sit begging at the temple gate called Beautiful. Und das ganze Volk sah ihn umhergehen und Gott loben. Und sie erkannten ihn, dass er der war, der um das Almosen an der schönen Pforte des Tempels gesessen war. And they were filled with wonder and amazement at what had happened. Und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was sich mit ihm ereignet hatte. Vers 11. While the beggar held on to Peter and John, all the people were astonished and came running to them in the place called Solomon's Colonnade. Während er aber den Petrus und Johannes festhielt, lief das ganze Volk voller Erstaunen zu ihnen zusammen in der Säulenhalle, die Salomons Halle genannt wird. When Peter saw this, he said to them, "Men of Israel, why does this surprise you?" Als aber Petrus es sah, sprach er zum Volk: "Männer von Israel, was verwundert ihr euch hierüber?" And he preached Jesus. Und er predigte den Jesus. Now something interesting as you go down a little bit. Und wenn man da ein bisschen weiter runterkommt, da ist etwas Interessantes. Let's just go to verse 19. In Vers 19. Repent then and turn to God, so that your sins may be wiped out. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. That the times of refreshing may come from the Lord. Damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn. Or from the presence of the Lord. Von der Gegenwart des Herrn. That he may send Christ, und er euch den vorbestimmten Jesus Christus sende, who has been appointed for you, even Jesus. Der ja für euch bestimmt war, eben den Jesus. He must remain in heaven until the time comes for God to restore all things. Den muss freilich der Himmel aufnehmen, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge. This is what Malachi was prophesying. Davon hat ja Malachi prophezeit. You notice that this lame man didn't have faith. Seht ihr, dieser Lahme hatte eigentlich keinen Glauben. Necessarily. Nicht unbedingt. They just pronounced a healing on him. Die haben einfach diese Heilung über ihm verkündet. He was like, alms for the poor, alms for the poor. Bitte ein Almosen, bitte ein Almosen. And they just said, look at us. Hey, schau uns an. What? Was? In silver and gold have we none. Silber und Gold haben wir nicht. Really? Wirklich? But such as we have, give to you. Aber was wir haben, das geben wir dir. What do you have? Was habt ihr? In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh. And this is what it's going to be like when Jesus returns. Und so wird es sein, wie Jesus wiederkehrt. It says he's the Son of Righteousness. Es heißt, er ist die Sonne der Gerechtigkeit. And he's going to rise on this world of darkness. Und er wird da aufgehen wie die Sonne über dieser Welt der when Finsternis. When he returns in Revelation 19. Wenn er wiederkehrt in Offenbarung 19. And it's interesting picture because the sun is given wings. Es ist interessant, weil da ist beschrieben, dass der Sonne da Flügel verliehen werden. The Son of Righteousness will rise. Der Sohn oder die Sonne der Gerechtigkeit, sie wird auf. The Lord will return. Der Herr wird wiederkehren. And there'll be healing in his wings. Und er wird Heilung sein unter seinen Flügeln. And through the Psalms you see that we will find refuge under his wings. Und in dem Psalm findet ihr immer wieder, dass wir Zuflucht finden unter seinen Schwingen. And when the Lord comes back, und wenn der Herr wiederkommt, he will just pronounce healing on everyone. Er wird der Heilung verkündigen über allen. No one's going to have to ask for healing. Niemand wird da um Heilung bitten müssen. Healing will come from his presence. Heilung wird einfach durch seine Gegenwart entstehen. Like this unbelievable force that's coming on earth. Diese unglaubliche Macht, die sich dann über die Erde ausgießt. And everywhere his presence is. Und überall ist seine Gegenwart. Will be healing. Und da wird Heilung sein. And we could say that this is a foretaste of the kingdom to come. Und wir können sagen, das ist ein Vorgeschmack von dem kommenden Königreich. And I'm sure that these Jews connected this. Und ich bin sicher, dass diese Juden die es da miteinander verbunden haben. This was one of the last prophecies from the Old Testament. Denn Maleachi war ja eine der letzten Prophezeiungen aus dem Alten Testament. They knew that when the kingdom came, people would be rejoicing and praising God. Sie wussten ja, wenn das Königreich kommt, die Leute würden sich freuen und sie würden Gott loben und preisen. And suddenly it's fulfilled in their midst. Und plötzlich wird es erfüllt, direkt unter ihnen. And there were thousands of these kinds of people. Und da waren ja Tausende von solchen Leuten. The apostles were doing many miracles. Und die Apostel, sie wirkten ja viele Wunder. But this one is done openly. Aber dieses wird ganz offen zur Schau gestellt. And about 5,000 men come to the Lord through this miracle. Und über 5,000 Männer kommen zum Glauben durch dieses Wunder. But it's not through the miracle, it's through the preaching. Aber wodurch kommen sie zum Glauben? Es ist nicht durch das Wunder selbst, sondern durch die Predigt. The miracle got their attention. Aber das Wunder ergriff ihre Aufmerksamkeit. And I would like to speak to continue the series from last week. Ich möchte sprechen, um diese Serie von letzter Woche fortzufahren. Real hope, echte Hoffnung and healing. Echte Hoffnung und Heilung. Now, we were talking with the Latinos last night for about an hour about this. Wir haben gestern Abend mit den Latinos über eine Stunde darüber gesprochen. And we just all agreed. Und wir stimmten alle überein. That real hope is not found in healing. Dass echte Hoffnung nicht in der Heilung selbst liegt. But if the healing points to Christ, aber wenn die Heilung auf Christus hinweist, then there's amazing purpose in the healing. Dann gibt es da einen erstaunlichen Zweck eben in dieser Heilung. There's two things I would like to communicate very briefly. I have about 7 minutes. Es gibt zwei Dinge, die ich da ganz kurz wirklich kommunizieren möchte. Ich habe dafür 7 Minuten. That we should believe with all our heart for healing. Wir sollten von ganzem Herzen für die Heilung glauben. We should not waver. Wir sollten da nicht wanken. If we are sick in any way, let's believe God. Wenn wir irgendwie krank sind, lasst uns Gott glauben. He's the same yesterday, today and forever. Er ist der gleiche gestern, heute und für immer. The same Jesus that did this miracle can do miracles today. Der gleiche Jesus, der diese Wunder tat, er kann auch heute Wunder tun. Let's also believe this. Lasst uns aber auch glauben, that we can rejoice in tribulation. Dass wir uns aber auch im Bedrängnis freuen können. In Romans 5. Römer 5. Because tribulation works patience. Denn die Bedrängnis, sie wirkt Ausharren. And patience and experience with God. Und dieses Ausharren, aber ein Erleben mit Gott. And an experience with God gives us real hope. Und dieses Erleben mit Gott, diese Erfahrung, gibt uns echte Hoffnung. Now Johnny Erickson. Johnny Erickson. Many of you know her. She's in a wheelchair. Viele kennen sie. Sie ist im Rollstuhl. She had an accident in the 1960s. 1960 herum hat sie einen Unfall gehabt. She broke her neck. Very, sie brach sich ihr Genick. Very high, and she's a paraplegic. Sehr weit oben und seitdem ist sie halt voll gelähmt. Many people believe that she would stand out of that wheelchair. Viele Leute haben geglaubt, dass sie da aus dem Rollstuhl wieder auferstehen würde. Many people prayed. Viele haben gebetet dafür. Many people were disappointed because she never stood out of the wheelchair. Und viele Leute waren enttäuscht, weil sie nie aus dem Rollstuhl aufstand. But I'll say this. Aber ich möchte Folgendes sagen. Her, Johnny in the wheelchair, aber sie, Johnny im Rollstuhl, manifests more real hope to this world. Sie drückt mehr echte Hoffnung dieser Welt gegenüber aus, than any healing could. Als jede Heilung es hätte tun können. Because our real hope is that Christ is with us. Weil unsere echte Hoffnung darin besteht, dass Christus ja bei uns ist. Emmanuel, God with us. Immanuel, Gott bei uns. Let's not forget that. Lass uns das nicht vergessen. When Johnny was here in Vienna, als Johnny hier war in Wien, she spoke. Da sprach sie. And then we waited afterwards to meet her when everybody left. Und nachher haben wir auf sie gewartet, als alle schon weg waren. And I said, if she went in, she's going to come out. So let's stick around. Ich habe gesagt, na ja, wenn sie da rein ist, wird sie auch rauskommen. Also bleiben wir hier. And we waited and we waited. Und wir haben gewartet und gewartet und wir haben gewartet. And she came out. Dann kam sie aber raus. And we met her. Und wir haben sie treffen können. And I brought to her. You remember Frau Lilly? Anybody remember Frau Lilly? Erinnert ihr euch an der Frau Lilly? We met Frau Lilly on the Kärntnerstraße when wir haben die Frau Lilly eines Tages auf der Kärntnerstraße getroffen. When we were preaching. Als wir dort gepredigt hatten. And she came to the Lord. Und sie kam zum Herrn. But at the same time, she also had cancer. Aber es traf ein, dass sie dann auch Krebs bekam. And she was so frightened to die. Und sie hatte so eine Angst vorm Tod. She battled fear like unbelievable. Sie hat förmlich da Schlachten ausgefochten. And Mary and I would go to her house, we'd pray with her, she would fall apart. Mary und ich, wir würden zu ihr, sie besuchen fahren, Und sie wird dann einfach zerfallen. I've never seen anyone so terrified of death. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so eine Furcht vor dem Tod hatte. And we brought her to Johnny. Und so brachten wir sie zu Johnny. And the hope that Johnny spoke to her was so unbelievable. Und die Hoffnung, die Johnny einfach in sie hineinlegt durch ihre Worte, war so unglaublich. This woman in the wheelchair shining like a star. Diese Frau im Rollstuhl, die da einfach schien wie ein Stern. She said to her three things. Sie sagte zu ihr drei Dinge. She said, I want you to spend 10 minutes a day with the Lord. Ich möchte, dass du 10 Minuten am Tag mit dem Herrn verbringst. What? Was? Wie bitte? That's harder than you think. Das schwerer als du denkst. I would challenge anyone, how many people spent 10 minutes with the Lord yesterday? Ich möchte euch herausfordern, wie viele Leute haben 10 Minuten mit dem Herrn verbracht gestern? 10 minutes, you and God. Nur 10 Minuten, du Nothing und der Herr. Else. Nichts anderes. Just you and God. Nur ihr beiden. She said, I want you to spend 10 minutes with the Lord every day. Ich möchte, dass du 10 Minuten mit dem Herrn verbringst und das jeden Tag. Number two. Punkt 2. I want you to thank God for 5 things every day. Ich möchte, dass du Gott für 5 Dinge jeden Tag dankst. Number 3. Und Punkt 3. I want you to go to a hospital. Ich möchte, dass du in ein Spital gehst. And I want you to minister to people who are worse off than you. Und ich möchte, dass du Leuten dienst, denen es schlechter geht als dir. Do you know how that transformed her life? Und könnt ihr euch vorstellen, wie das ihr Leben verwandelt hat? When she was dying, she was in the hospital. Als sie da starb, war sie im Spital. We were praying for a miracle. Und wir haben für ein Wunder gebetet. And then the miracle came. Und das Wunder geschah auch. She went into a coma. Sie ging in Koma. And then she died 6 hours later. Sie fiel in Koma und 6 Stunden später starb sie. What was the miracle? Worin bestand das Wunder? The doctors said, die Ärzte sagten, they've never seen anything like it. Sie haben sowas noch nie gesehen. They said she went into a coma. Sie sagten, als sie in Koma fiel. And most people will fight to live. Normalerweise geschieht es, dass dann die Leute zu kämpfen anfangen. Because they're so terrified of death. Sie wollen leben. Sie haben solche Angst vor dem Tod. And these unsaved doctors said this woman was had such peace. Aber diese ungeretteten Ärzte sagten, unglaublich, diese Frau hatte solchen Frieden. That she just slipped away. Sie ist einfach so dahin gefahren. It was a miracle from the Lord. Es war ein Wunder vom Herrn. She had received real peace in her situation. Sie hatte echten Frieden in ihrer Situation empfangen. When we pray today, some people, your miracle is going to be real peace. Und wenn wir heute beten, für einige wird das Wunder sein, einen echten Frieden zu erhalten. Real peace in your circumstance. Einen echten Frieden in deinen Umständen. This is the biggest miracle. Und das ist das größte Wunder. That we could ever experience. Was wir je erleben können. This is the miracle that changes the world. Das ist das Wunder, was die Welt verwandelt. Other people will be healed of their circumstance. Andere werden geheilt werden von ihren Umständen. God wants to heal us of guilt. Gott möchte uns heilen von Schuld. God wants to heal us of emotional stress. Gott möchte uns heilen, wenn wir da emotionalen Stress God haben. God wants to heal us of fear. Gott möchte uns heilen, wenn wir da Angst haben. He wants to do it right away. Und er möchte es direkt machen. There's other things that God may leave. Aber es gibt andere Dinge, die Gott vielleicht da lassen wird. For one reason. Aus einem Grund. That people will look at your life. Auf dass Leute dein Leben betrachten. And they will find real hope. Und in dir echte Hoffnung finden. Now, when we pray today, pray in confidence. Wenn wir heute beten, dann betet mit einer Zuversicht. Paul the Apostle was praying in 2 Corinthians 12. Paulus der Apostel, er betete im 2. Korinther 12. Lord, take away my thorn. Herr, nimm diesen Dorn von mir. Now Paul had an eye disease. Paulus hatte irgendwie eine Augenkrankheit. Called ophthalmia. Ophthalmie. And it was a drippy eye disease. It was like pus would come out and it was crusty. So an das Auge, das triefte förmlich und da waren so Krusten über sein Auge. So when Paul preached, he'd have to have napkins and say, excuse me for a moment. Also wenn Paulus predigte, dann musste er so Tücher haben und dann eben mal, kleine Moment, Entschuldigung, muss eben mal hier. If this bothers you, just kind of look away from me. Also wenn euch das irgendwie da berührt, bitte schaut einen Moment and weg. He prayed, God heal me. Und er hat gebetet, Gott heile mich. And the Lord said, und der my Herr grace sagte, is sufficient. Lass dir an meiner Gnade genügen. Do you know what the greatest expression of God's grace is to us? Und wisst ihr, was der größte Ausdruck von Gottes Gnade für uns ist? As his children. Als uns, als seine Kinder. He is with us. ist bei uns. Though I go through the valley of the shadow of death, he's with me. Wenn ich da schreite durchs Tal des Todesschattens, ist bei mir. He's with us till the end of the age. Ist bei uns bis zum Ende der Zeitalter. He's with me. This is hope. Ist bei mir. Das ist Hoffnung. And as we pray today, und wenn wir jetzt heute beten, pray with the mustard seed faith. Betet mit diesem kleinen Senfkorn an Glauben. Pray for your circumstance. Bete für deine Umstände. Let's believe with all our heart for healing today. Lasst uns von ganzem Herzen glauben für Heilung. Let the Lord be the one who says, "My grace is sufficient." Und lass dann den Herrn sein, lass den Herrn sein, der sagt, meine Gnade genügt dir. You don't say that. Let him say that. Sag du das nicht selbst zu dir, sondern lass ihm das sagen. Don't come up for prayer and say, "His grace is sufficient." Komm nicht nach vorne zum Gebet und sag, ja, die Gnade genügt mir. Let him say that. Lass ihn das sagen. You say, "God, heal me, touch me." Du sagst, Gott, heile mich, change berühre my mich, circumstance. Verwandle meine Umstände. Please, bitte, Herr. I ask you as your child. Ich bitte dich als dein Kind. And I'm coming with a grain of mustard seed faith. Und hier ist mein Glaube, ein Senfkornglaube. And let him speak from heaven. Und lass ihn dann vom Himmel sprechen. And say, "Child, mein Kind, my grace is sufficient for you." Meine Gnade soll dir genügen. And that means, das bedeutet, that God has called you, dass Gott dich dazu berufen to hat, something higher, zu etwas, was höher ist, to be a star that shines, ein Stern zu sein, der da leuchtet, like und strahlt, like a Johnny Erickson, wie die Joni Erickson, of real hope in tough situations. Ein Stern von echter Hoffnung in schwierigen Situationen. Johnny Erickson has ministered to millions of people. Joni Erickson hat da Millionen von Leuten gedient. Because she shines the presence of God in her life. Weil aus ihr die Gegenwart Gottes hervorscheint in ihrem Leben. So right now I'd like to ask Pastor Don Soprano to come up. Also ich möchte jetzt bitten den Pastor Don Soprano, dass er nach vorne kommt. This is Rob Soprano's dad. Das ist der Vater von Rob Soprano. And this is the husband of Wendy who spoke last week. Und das ist auch der Ehemann von der Wendy, die letzte Woche sprach. And he's here this week for the wedding. Ist hier wegen der Hochzeit seines Sohnes. By a miracle. Und es ist ein Wunder. He should have died in January or so. Im Januar hätte er verstorben sein. And it's a miracle of God that he's here and he's going to share. Und dass er lebt und dass er hier ist, das ist ein Wunder Gottes. And I want him to provoke your faith. Thank you, sir. Und ich möchte, dass das euren Glauben förmlich anfacht. Thank you, Pastor Rob. Danke, Pastor Rob. I've been associated with Vienna a couple times. Also ich bin schon ein paar Mal mit Wien in Verbindung gekommen. And both times have resulted in healings. Und beide Male hat das zur Heilung geführt. I came a year and a half ago. Vor anderthalb Jahren kam ich. And I stayed with the tumors. Und ich war bei den Tumors. And my back was bothering me. I had stenosis. Und mein Rücken, der brachte mir Probleme und ich hatte eine Stenose. And it was going to get worse. Und es wurde immer schlimmer. But Otmar gave me the name of a clinic that I could call. Und Otmar gab mir den Namen einer Klinik, die ich da anrufen konnte. So God worked through him. Gott hat durch ihn gewirkt. And when I got back to the United States, I called this doctor. Und als ich dann wieder in den Vereinigten Staaten war, rief ich einen Arzt an. And even though they wanted to fuse my whole back, und obwohl sie meinen ganzen Rücken, excuse me, what do? My back. They want to fuse it. Sie wollten da etwas machen. Yeah, cement it all the way up. Schweißen wollten sie es. Yeah, even though they wanted to do that, obwohl sie das tun wollten, he said, "Get on the table at Texas Tech University." Sagt der Arzt, legen Sie sich mal auf den Tisch. Das war in der Universität von Texas. And within 1 hour, I was walking 3/4 mile. Und innerhalb einer Stunde konnte ich dann 3/4 Meile laufen. But I came to him in a wheelchair. Aber ich kam zu ihm im Rollstuhl. I thank God for that information that I had. Und ich danke Gott für diese Information, die ich hier bekam. And then went on to the next thing, which was my knee. Und dann kam das nächste, das war mein Knie. I had to have a total knee replacement. Ich hatte eine völlige Ersatz meines Knies haben müssen. Because I was having difficulty walking. Denn ich hatte ja Schwierigkeiten zu gehen. And I went to the hospital. Und so ging ich ins Spital. And it was like 4 hours of operation. Und es war eine Operation von 4 Stunden. But before I went to the hospital, I prayed. Aber bevor ich ins Spital ging, betete ich. And I asked God what was going on. Und ich fragte Gott, was ist hier los? And he gave me a dream. Und hat mir einen Traum gegeben. And in the dream, I'm in Vienna, Austria, walking in the hills, up in the mountains. Und in dem Traum, da bin ich hier in Österreich und ich wandere hier in den Bergen von Österreich. So he was saying, don't worry about it, you're going to be walking up in the mountains in Also hat mir so gesagt, mach dir keine Sorgen, du wirst da in Österreich sein, in Wien und über die Hügel gehen. So I went through the operation. Und so habe ich dann diese Operation gehabt. And I developed blood clots in my lungs. Und es geschah, dass sich da Blutverklumpungen in meinen Lungen entwickelten. Which is usually terminal. Und das ist eigentlich eine Sache, die tödlich ist. And I woke up in my hospital bed. Und so wachte ich auf in meinem Spitalsbett. And there were 8 doctors around the bed. Und da waren 8 Ärzte, die um mich herum standen im Bett. And the prognosis wasn't good. Und ihre Prognose war nicht gut. And my wife was there and she was sure that I was going to die. Und meine Frau war da und sie war sich schon sicher, ja, mir wird sterben. But God had told me that wasn't so. Aber Gott hat mir gesagt, das wird nicht so sein. So I said, Wendy. Ich sagte zu Wendy. You have to trust God. Du musst Gott vertrauen. And then I went back to sleep. Und dann ging ich wieder schlafen. Yes. And this was beautiful because God restored me totally. And I'm here before you because of the work that he's done. Und das war wunderschön, denn Gott hat mich vollkommen Now, wiederhergestellt. Und ich stehe hier wegen dem Werk, was Gott an mir vollbracht hat. I think I have enough time to tell one more. When I was pastor in Framingham, Massachusetts, als ich Pastor war in Framingham, Massachusetts, I read from Song of Solomon's chapter 5. Da las ich vor aus Hohem Lied der Liebe, Kapitel 5. And I told them about how Solomon, who really is Jesus Christ in the story, und ich sprach darüber, wie Salomon, der eigentlich ein Bild für Jesus Christus in der Geschichte ist, comes to the Shulamite bride. Wie er zur Braut kommt, der Schulamiterin. And he knocks on the door. Und er klopft an die Tür. And then she begins to think. Dann fängt sie an zu denken. Oh, that's my beloved at the door. Oh, das ist mein Geliebter an der Tür. How can I get up? I have taken off my clothes and I have my nightdress on. Wie könnte ich jetzt aufstehen? Ich habe ja meine Kleidung schon abgelegt und ich habe mein Nachthemd an. And my feet are clean. How can I get them dirty? Und ich habe meine Füße gereinigt. Wie kann ich sie jetzt wieder schmutzig machen? And she waits. Meanwhile, he's at the door and he, in those days, the door had a hole. And if the door was locked, he could at least reach through the hole in the door. Und es war damals so, dass praktisch die Türen hatten solche Löcher. Und wenn es verschlossen war, da konnte man zumindest durch dieses Loch durchreichen. And he had his own special fragrance. His hand would drip with myrrh. Und er hat seinen speziellen Geruch da verbreitet. Seine Hände, sie waren triefen von Myrrhe. And he would put it on the handle of the lock. Und diese Myrrhe würde sich da ergießen über das Schloss und über den Griff. And it would leave this beautiful fragrance. Und er würde dann dieser wunderbare Geruch sich von dort aus verströmen. And then when she came down in the morning, und als sie dann am Morgen aufstand, she would touch the lock and smell his fragrance. Sie würde da dieses Schloss anrühren und sie würde diesen Geruch von ihm spüren. And she would say, "My beloved has been here." Und sie würde sagen, mein Geliebter, er war hier. And this is Jesus Christ reaching through the hole in our hearts to touch us. Oh, das ist Jesus Christus, der da durch dieses Loch in unserem Herzen hinein kommt und praktisch uns anrührt. And he leaves a fragrance. Und durch dieses Loch praktisch diesen Wohlgeruch verbreitet und hinterlässt. And I told this story in church one morning. Und ich habe diese Geschichte erzählt eines Morgens in der Gemeinde. And then we had anointing with oil. Und dann hatten wir die Salbung mit Öl. And a lady came up to me and she said, "Pastor, would you anoint me with oil?" Und eine Frau kam zu mir und sie bat mich, "Pastor, würdest du mich bitte salben mit Öl?" I said, "Yes, what's your problem?" Und ich sagte, ja, selbstverständlich, was ist dein Problem? She says, "I'm dizzy." Und sie sagte, ich habe so, mir ist so schummrig. I've been dizzy for 15 years. Und das ist schon seit 15 Jahren so. And she said, schwindelig. It doesn't go away. Und dieses Gefühl der Schwindeligkeit, das geht nicht weg. I said, "Bow your head and we'll ask Jesus to heal you." Und ich sagte nur, beuge dein Haupt und wir werden Jesus bitten, dass er dich heilt. She said thank you and went home. Sie sagte danke und sie ging nach Hause. The next day she came back. Am nächsten Tag kam sie wieder. She said, okay, what was in the oil? Sie fragte, also komm, jetzt sag mir, was war in dem Öl drin? And I said, I don't understand what you mean. Und ich sagte nur, also ich weiß nicht, was du da meinst. She said, I got home and I smelled this beautiful fragrance throughout the whole house. Ich kam nach Hause und ich habe dann diesen Wohlgeruch da gerochen, der sich im ganzen Haus verbreitete. And I went around opening all the jars and smelling the flowers and nothing could equal this fragrance. Und ich bin herumgegangen und habe alle möglichen Töpfchen aufgemacht und was ich Parfums und aber nichts war gleich diesem Wohlgeruch. So she said, what was in the oil? Und sie fragte nur, was war in diesem Öl drin? Nothing, just plain olive oil. Nein, da war nichts drin, das war einfaches Olivenöl. She said, well, I don't believe you, I'm never going to wash it off. Also ich glaubte nicht, ich werde das nie mehr abwaschen. And I said, you had a visitation from Jesus Christ. Du hast eine Heimsuchung gehabt von Jesus Christus selbst. You smell the fragrance of Jesus Christ healing you. Du hast diesen Wohlgeruch gerochen von Jesus Christus, der dich geheilt hat. And she said, praise the Lord. Und ich sagte, preis den Herrn. And then the next Sunday service, her friend Hilda Stone came up to see me. Und dann am nächsten Sonntag kam ihr Freund. She said, Freundin, you, Pastor Soprano. Und sagte nur, du, Pastor Soprano. You prayed for Flo Wilson. Du hast gebetet für die Flo Wilson. And she got healed. Und sie wurde geheilt. And I said, Jesus decided to heal her. I had nothing to do with it. Jesus hat sich entschieden, sie zu heilen. Ich habe damit nichts zu tun. She said, I don't care. I want you to pray for me. Ich sagte, das kümmert mich gar nicht. Ich möchte, dass du jetzt für mich betest. So I said, you never asked me. You have not because you ask not. Ich sagte nur, du hast nicht, weil du nicht gebeten hast. I'm asking you now. Und sie sagte nur, deswegen bitte ich dich jetzt. She was a big woman. Sie war eine große, stämmige Frau. So I figured I better pray for her. Und ich habe mir gedacht, besser, ich bete jetzt für sie. I anointed her with oil. So habe ich dann sie gesalbt. And she said thank you and went home. Sie sagt Dankeschön, ging nach Haus. Came back the next day. Kam am nächsten Tag wieder. She said, what was in the oil? Und sagte, was ist in dem Öl gewesen? I said, what do you mean? Was meinst du? She said, I got home and she said, you know, I've had this problem with my nose for 15 years. Und sie sagte, ich bin nach Hause gekommen, ich hatte das Problem mit meiner Nase seit 15 Jahren schon. I haven't been able to smell because I work in a catnip factory. Also ich konnte eigentlich nichts riechen, weil ich arbeite in einer speziellen Fabrik. And it destroyed all the membranes in my nose. Und die Membran in meiner Nase, also der Geruchssinn ist verloren gegangen. But when I got home, als ich aber nach Hause kam, I smelled this beautiful fragrance throughout the whole house. Da konnte ich diesen Wohlgeruch da riechen im ganzen Haus. And after smelling everything in the house, I realized that my smeller was working again. Und nachdem ich da alles riechen konnte im ganzen Haus, habe ich erkannt, dass mein Geruchssinn wieder funktioniert. She said, what was in the oil? Sie fragte nur, was war da in diesem Öl? I said, just Jesus Christ. Ich sagte nur Jesus Christus. Ja. Yeah. So, this morning we're going to have a healing service. Also heute früh haben wir Heilungsgottesdienst. An anointing. And mit Salbung. We don't know who Jesus Christ is going to visit. Und wir wissen nicht, wen Jesus Christus daheim suchen wird. But he's here. Aber er ist hier. He stands at the door of your heart and he knocks. Er steht hier und er klopft an die Tür deines Herzens. And und er klopft. He wants you to give him permission to reach through the hole of your heart and leave his fragrance. Und er bittet um Erlaubnis, da eben durch dieses Loch in der Tür deines Herzens zu reichen und diesen Wohlgeruch in dir zu verströmen. So trust him. Vertrau ihm. He's waiting to be gracious unto each and every one of us. Er wartet nur darauf, gnädig zu sein für jeden einzelnen von uns. Okay. Right now, before we start the anointing of oil, I just want you to consider Revelation chapter 3 and verse 20. It says, he's standing at the door of your heart and knocking. Bevor wir jetzt dann beginnen mit dem Heilungsgottesdienst speziell, ich möchte, dass du einfach daran denkst, an Offenbarung Kapitel 3, Vers 20, wo es heißt, siehe, ich stehe an der Tür und ich klopfe. He wants to come in. Er möchte hineinkommen. And fellowship with you. Gemeinschaft haben. But he's a gentleman. Aber er ist ein ganz feiner Herr. He will not do it unless you ask him. Er wird nicht da hineindringen, es sei denn, dass du ihn bittest. So right now, why don't we ask him? Also warum bitten wir ihn nicht? Can you bow your head with me, please? Könnt ihr euren Kopf einfach beugen? Lord Jesus, we thank you. Herr Jesus, danke dir. And we love you. Wir lieben dich. And we feel your presence here this morning. Und wir spüren deine Gegenwart hier heute früh. And we know that we need you. Und wir wissen, dass wir dich brauchen. We have afflictions. Wir haben da Bedrängnisse und sicknesses und Krankheiten and problems that we can't solve. Probleme, die wir nicht lösen können. And we need you to come into our heart. Und wir brauchen dich, dass du in unser Herz dringst. So right now we pray, Lord Jesus. Bitten wir, Herr Jesus, come into our heart and save us. Komm in unser Herz und rette uns. And we thank you. Und wir danken dir. Now, if anyone has said that prayer, just slip up your hand so that I can see it. Jemand, dies zum ersten Mal gebetet hat. I see that hand. Lord, anyone else? Gebe die Hand. There's another one. Lord, anyone else? Just put your hand up. We're not going to embarrass you. There's another one. Einfach die Hand. There's another one. That's four. Lord, is there anyone else? Gibt es da noch here this morning that wants to receive the fragrance of Jesus Christ? I see another hand. That's beautiful. Another one. Noch any more? Just there's two more up back. Lord Jesus, we thank you. We thank Herr you. Jesus, wir danken dir. You are walking among us and touching our hearts. Du gehst umher. Another unter one uns. Up back. Lord, I don't know how many that is, but anyone else? Now is the time. Don't jetzt wait. Ist der Moment. Wartet nicht. He knocks. Er klopft da. Now he's knocking loudly. Pretty soon the knock will get dimmer and dimmer if er you keep pushing him away. Jetzt laut. So und dieses Klopfen wird vielleicht schwächer werden. Now is the time. Jetzt ist der Moment. Is there anyone else? Gibt There's es noch another jemand? Hand. Lord, we just Hand. Thank you. Herr, wir danken dir. Lord, we just thank you. Now, when we receive communion, wenn wir jetzt after this, das Abendmahl empfangen, I want you to remember this Revelation chapter 3 and verse 20. Ich möchte, dass ihr euch daran erinnert, an Offenbarung Kapitel 3, Vers 20. We will be having supper with Jesus Christ. Wir werden Abendmahl empfangen mit Jesus Christus. And those of you who are believers, und die von euch, die gläubig sind, will be having supper with your Savior. Sie werden Abendmahl halten those of mit you dem Erretter. Who have just raised your hand, und die, die gerade die Hände gehoben haben, you are believers. Ihr seid Gläubige. Please dine with us. Share Jesus Christ with us. Komm mit uns zum Mahl und teilt Jesus mit uns. His body and blood. Sein Leib und sein Blut. All right. We just thank you and praise you. Wir danken dir und preisen in Jesus' name, amen. In Jesu Namen.